Die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea veröffentlichte am 28. September auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche Klassikwerk des Genossen Kim Jong-il. Die Partei der Arbeit Koreas ist die Partei des großen Führers Genossen Kim Il-sung.